Sie haben noch keine Schritte unternommen, um Altholm zu verlassen. Damit Sie wissen, dass mir alles bekannt ist, die Frau heißt Tim und wohnt in Stettin auf der kleinen Lastatie, Hinterhaus einer Treppe. Das Mädchen heißt Henny Engel und war damals Dienstmädchen bei Dr. Falk. Wenn Sie am 13. Oktober Altholm nicht verlassen haben, geht das Material an die Staatsanwaltschaft. Eine wohlmeinende Freundin, die zum letzten Mal warnt. Tja. Scheißer! Ja, dich meine ich, Trede. Klass nicht so blöd. Lächerlich. Glaubst du eigentlich, Jungchen, das geht dir alles so hin, hä? Erst die Bilder, dann der Verrat hier und der Verrat dort. Glaubst du, ich weiß nicht, wie oft du aufs Rathaus zu Garais läufst? Denkst du, das kannst du dir alles erlauben, was? So ein dämliches Aas. Denkt, wenn er 14 Tage im Kittchen war, er ist ein großer Ganove und kann erpressen. Der Arsch gehört dir verdroschen nach Noten, du! Und das sage ich dir, Trader. Wenn du noch einmal die Frechheit hast und tippst diese Briefe auf meiner Schreibmaschine, dann hau ich dir eins über den Prägen. Hätte ich schon vor einem Vierteljahr machen sollen, du. Ich weiß nicht, was du willst. Ich verstehe das alles nicht. Du denkst doch nicht. Ja, meine Socken müsste ich mal wieder waschen. Fang schon an zu riechen. So. Soll ich deine Frau von dir grüßen? Ich gehe nämlich jetzt zu ihr. Schönen Tag, Tredo. Anfangs denkt Tredub, Quatsch, der will mir bloß einen Schrecken einjagen. Nie geht der zu Elise und zeigt ihr den Brief. Aber zunehmend wird ihm mulmig. Und wenn doch... Nach ein paar Minuten steht er auf und geht nach Hause, will ins Haus und bleibt wie angewurzelt stehen. Das Fenster zur Stube steht offen und drinnen sitzen wirklich Stuff und Elise auf dem Bett. Die beiden reden ganz ruhig miteinander. Elise nickt ein paar Mal beifällig mit dem Kopf. Dann verlässt Stuff das Haus und Tredub wartet noch ein paar Minuten. Tag. Guten Tag, Max. Bist du schon da? Nichts mehr los. Gott, ich hab schon noch die Wäsche zu bügeln. Wo kommt denn dieser Zigarrenstummel her? Herr Stuff ist hier gewesen. Du musst ihn doch noch gesehen haben. Stuff? Ja, hast du das nicht gewusst? Hat er dir denn das nicht gesagt? Das kann sein. Vielleicht habe ich es einfach... Kommt Stuff öfter her? Ach, Max... Wir wollen wieder gut sein. Wollen wir wieder sein wie früher? Hm? Der Stuff ist doch ein guter Mensch. Ja? Meinst du? Er hat mir alles erklärt. Dass du noch krank bist von der Haft. Mhm. Und dass wir dich schonen müssen. Mhm. Ich war ja so dumm. Das ist doch alles Quatsch. Ich bin ganz gesund. Ja, natürlich bist du das. Warst du hier, um dir diesen Quatsch zu erzählen? Ja, er hat mir doch gesagt, dass du zum 1. Oktober Redakteur wirst. Und dass es sicher ist. Ja, habt ihr das denn nicht abgemacht? Ja, ja, natürlich. Es war abgemacht. Das hat er wirklich gesagt? Ja, klar. Er muss die neue Stellung ja schon am 1. Oktober antreten. Wir dürfen nur mit keinem davon reden. Und wohin geht er? Das hat er nicht gesagt. Dir auch nicht? Nein, nein. Na, wer weiß.